Nee, funktioniert damit einmal. Einmal mit. Ach, das ist gut. Wieder füllen. Gleich. Salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Wir machen بإذن الله heute mit unserem Fiqh-Unterricht weiter und das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, wie man die Najasat wegmacht, also die unreinen Sachen. Und heute kommen wir zum Wudu, also zu der rituellen Waschung, die für das Gebet nötig ist. Und der Schlüssel zum Gebet ist die rituelle Waschung. Und ohne diese ist das Gebet ungültig. Deswegen muss jeder Muslim wissen, der halt natürlich auch beten muss, jeder Muslim muss diese, es gibt notwendiges Wissen in der Religion, was von jedem Muslim verlangt wird. Und es gibt Wissen, was nicht notwendig ist, was nicht von jedem Muslim verlangt wird, sondern von einer Gruppe oder ein paar Leuten. Wenn sie es wissen, so ist es für die Umma ausreichend. Aber diese Sache zählt zu den grundlegenden und notwendigen Dingen, die ein Muslim wissen muss. Es kann nicht sein, dass ein Muslim 50 oder 60 Jahre alt ist und nicht weiß, wie man den Wudu richtig vollzieht und was den Wudu bricht oder wie man ihn überhaupt richtig vollzieht. Und sondern nur irgendwas von seinen Eltern oder Großeltern gelernt hat und das nachmacht, so kann es sein, dass er es falsch macht. Und deswegen muss jeder Muslim selber, auch wenn er ein Taqlid ist, also wenn er ein Muqallid ist, wenn es für ihn erlaubt ist, ein Muqallid zu sein, das heißt, wenn er nicht viel Wissen hat, dann kann er blind folgen. Auch er muss seinem Imam folgen, ob das jetzt Abu Hanifa, Ahmed ibn Hanbal oder sonst irgendjemand ist. Er muss diese Sachen wissen. Damit wir alle den Wert des Wudu schätzen lernen, werden wir uns ein paar Koran-Aya und Hadith dazu ansehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Ma'idah, Vers 6, O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet begebt, so wascht euer Gesicht und eure Hände bis zu den Ellenbogen und streicht über euren Kopf und wascht eure Füße bis zu den Knöcheln. Der Wudu in der Scharia bedeutet, ist definiert als, dass man Tahur-Wasser nimmt, das heißt Wasser, das rein ist und andere Dinge reinigt, dass man Tahur-Wasser nimmt und bestimmte Körperteile damit wäscht, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es vorgeschrieben hat. Also nicht den Rücken oder solche Sachen, sondern so wie es Allah vorgeschrieben hat. Wenn wir uns nun ein paar Hadith dazu angucken, so sagte Ibn Umar radiallahu anhu, wahrlich, ich hörte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagen, Allah akzeptiert kein Gebet ohne Wudu, noch eine Sadaqa von illegal erworbenem Vermögen. Das ist beim Muslim. Das bedeutet, für uns jetzt in diesem Teil ist wichtig, in diesem Unterricht, Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert kein Gebet von jemandem, der kein Wudu hat oder dessen Wudu ungültig ist. Dieses Gebet wird nicht akzeptiert. Und wenn Leute vielleicht 20, 30 Jahre falsch den Wudu genommen haben, so ist ihr Gebet ungültig. Und das ist eine wichtige Sache. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, mir wurde es befohlen, Wudu zu machen, wenn ich zum Gebet stehe. Bei Abu Dawud und At-Tirmidhi steht das. Abu Sa'id radiallahu anhu sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Schlüssel zum Gebet ist die Reinigung. Sein Tahrim ist der Takbir. Tahrim bedeutet, wo eigentlich Essen, Trinken und normales Reden erlaubt ist, das wird dann verboten. Also mit dem Takbir werden die normalen Dinge im Alltag verboten, wie Essen, Trinken, Reden und so. Sein Tahrim ist der Takbir. Das heißt, von dem Gebet, wenn du Takbir machst, sind alle Sachen verboten, außer das, was du im Gebet machen darfst. Und sein Tahlil, also dass das wieder erlaubt ist, wie normales Sprechen, Essen und so weiter, ist den Salam zu geben vom Gebet. Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibn Majah und andere berichteten dies. Kommen wir zu den Vorzüglichkeiten des Wudu. Die Hadith dazu sind viele, aber wir werden nur einige nennen, weil das auch den Rahmen springen würde. Aber damit man auch Spaß hat beim Wudu machen, damit man auch einen Ansporn hat, Wudu zu machen, richtig Wudu zu machen, werden wir ein paar Hadith nennen. Abu Umama radiallahu anhu sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Muslim Wudu macht, so gehen seine Sünden, die er gemacht hat, weg von seinem Gehör, seinem Blick und von seinen Händen und Füßen. Wenn er sich dann setzt, so setzt er sich, während ihm vergeben wurde. Das steht bei Ahmed. Abu Malik al-Ashari radiallahu anhu sagte, dass der Prophet, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Reinigung ist die Hälfte des Iman. Die Reinigung ist die Hälfte des Iman. Und Alhamdulillah füllt die Waage. Und Subhanallah und Alhamdulillah füllt alles, was zwischen dem Himmel und der Erde ist. Und das Gebet ist ein Licht und die Sadaqa ist ein klarer Beweis. Und Sabr ist ein scheinendes Licht und der Koran ist ein Beweis für oder gegen dich. Jede Person startet den Tag, indem er sich mit seiner eigenen Seele beschäftigt. Entweder befreit er sie oder er zerstört sie. Die steht bei Muslim. Ibn Umar radiallahu anhu sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch Wudu macht und er es gut macht und dann raus zur Moschee geht, und dann raus zur Moschee geht und nichts anderes beabsichtigt, außer das Gebet, so wird sein linker Fuß fortfahren, die schlechten Taten wegzuwischen. Und sein rechter Fuß wird fortfahren, für ihn gute Taten aufzuschreiben, bis er die Moschee erreicht. Und wenn die Menschen wüssten, was es im Nachtgebet und im Morgengebet gibt, dann würden sie sogar kommen, auch wenn sie kriechen müssten. Und das steht bei At-Tabarani, und Albani sagte dazu, Sahih. Humran ibn Abban. Ibn Abban berichtete, dass Uthman radiallahu anhu nach Wasser fragte, um Wudu zu machen. Dann erwähnte er, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam Wudu machte. Dann sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte am Ende des Hadith, wer auch immer Wudu auf die gleiche Art und Weise macht, so wie ich Wudu mache, und dann aufsteht und zwei Rekka betet und dabei an nichts anderes denkt, dann werden ihm seine vorherigen Sünden vergeben. Das steht in Bukhari, Fathul Bari, Muslim, An-Nasa'i und vielen anderen. Hier haben wir gesehen, und es gibt noch viele andere Hadith, die zeigen, wie vorzüglich es ist, Wudu auf die korrekte Art und Weise zu machen. Guck mal, deine Sünden werden vergeben. Wenn du zur Moschee gehst, werden deine schlechten Taten weggelöscht, deine guten Taten werden aufgeschrieben und so weiter. Viele, viele Sachen. Oder auch, dass die Sünden weggehen mit dem letzten Tropfen Wasser oder mit dem Wasser, sogar bis unter die Fingernägel, was rauskommt. Viele Sachen gibt es. Aber der Wudu hat Shurut, das heißt Bedingungen, Fara'id oder Furut, Pflichten und Sunnah-Bestandteile. Und Nawaqid, das bedeutet Sachen, die den Wudu, die rituelle Waschung, auslöschen. Deine rituelle Waschung bricht. Das heißt, du bist nicht mehr in dem Zustand der rituellen Reinheit. Und diese Sache muss jeder Muslim wissen. Es ist Pflicht für ihn. Denn ohne das kann man nicht beten. Und jeder Muslim muss Minimum die Pflichten des Wudu wissen. Dass natürlich sein Wudu vollständig gültig ist. Aber wenn er die Sunnah weiß, so ist es besser für ihn. Dann so wird er mehr belohnt. Wir werden starten mit den Shurut. Das heißt mit den Bedingungen, die vor dem Wudu da sein müssen, damit der Wudu überhaupt gültig ist. Das heißt, du kannst zum Beispiel Wudu machen, aber du hast die Shurut, die Bedingungen vorher nicht erfüllt, so ist dein Wudu auch ungültig. Das heißt, diese Bedingungen vorher müssen da sein. Und diese sind 10. Die erste Bedingung ist Islam. das ist Islam. Wenn ein Kafir Wudu macht und danach in den Islam eintritt und dann beten will, so sagen wir ihm, du musst Wudu machen. Ja, zum Beispiel, er hat Wudu gemacht und tritt danach in den Islam ein, dann sagen wir, du musst Wudu machen. Weil du hast kein Wudu, wenn du beten willst. Warum denn die Taten, die guten Taten werden von einem Kafir nicht akzeptiert, so wie Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran sagt? Wenn er sagt, aber ich habe Wudu gemacht, wir sagen dann nein, da warst du auf Kufr. Genauso bei einem, der Muslim ist und dann Murtad wird. Ja? Durch das Fluchen über Allah oder das Lustigmachen über den Islam oder irgendwas anderes, was großer Kufr ist. Dann ist er Kafir geworden. Auch er muss, wenn er wieder in den Islam eintritt, Wudu machen. Oder wenn er zum Beispiel Wudu hatte, wo er Muslim war, und dann Kufr gemacht hat, großen Kufr, dass er Kafir geworden ist, und dann wieder in den Islam eintritt, so sagen wir auch, sein Wudu wurde damit gebrochen. Und wenn er halt wieder in den Islam eintreten will, so muss er Wudu machen. Die zweite Bedingung ist Akl, Verstand. Man muss Verstand besitzen, also rationalen Verstand, ganz normalen Verstand. Das heißt nicht jetzt, dass man besonders schlau sein muss, sondern einfach normalen Verstand besitzen. Eine Person, die geisteskrank ist und keinen Verstand hat und dann Wudu macht, das zählt nicht. Ja? Diese Person zählt nicht, dass er Wudu gemacht hat, weil er weiß gar nicht, was er macht. Wie eine Person, die Wudu hatte und dann zum Beispiel den Verstand verloren hat, aus welchem Grund auch immer, so ist der Wudu gebrochen von dieser Person. Die dritte Sache ist Temyid. Das ist, wenn man das Alter erreicht, wo man zwischen Gut und Böse entscheiden kann, sagen die meisten Gelehrten, wo man zwischen Gut und Böse entscheiden kann. In Deutschland würde man vielleicht Pubertät sagen. Das ist die Aussage von Sheikh Wasiullah al-Abbas, also wo man zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Und das kann schon bei einem Alter von 8, 9 oder 10 Jahren sein. Aber die Gelehrten sagen, maximal ab 15 ist er verpflichtet, also sind die Pflichten auf ihn auferlegt, wenn keine Zeichen vorher von Pubertät da sind, wie Bart im Gesicht oder Schamhaar oder Achselhaare oder die Veränderung der Stimme oder dass er zum Beispiel nachts, wenn er morgens, wenn er aufsteht, feuchte Traum hat oder sowas. Wenn all diese Sachen nicht da sind, bis zum Alter von 15, sagen wir ab 15, sind die Pflichten auf ihn auferlegt. Und er muss dann beten und all diese Sachen machen. Pollution. Ich weiß nicht, was das ist, Bruder. Die vierte Sache ist die Niyya, die Absicht. Du musst die Niyya haben, die Absicht haben, um Wudu zu machen. Vom Anfang bis zum Ende des Wudu musst du durchgehend auch die Niyya haben. Ja? Das hört sich jetzt vielleicht so groß und schwer an, aber das ist jetzt keine übergroße Sache. Aber man darf es auch nicht unterschätzen, weil die Niyya ist ein absolut wichtiger Bestandteil des Wudu. Wie gesagt, eine Bedingung. Wenn man sie nicht hat, ist der Wudu ungültig. Und wenn man, während man Wudu macht, während man Abfest macht, in irgendeinem Teil, zum Beispiel bei dem rechten Arm oder so, beabsichtigt vom Herzen her, ich habe keine Lust mehr Wudu zu machen, aber macht weiter, so ist der Wudu nicht vollständig, ist ungültig. Das heißt, man muss vor dem Wudu die Absicht haben und während man Wudu hat, muss man bis zum Ende die Absicht haben, Wudu zu machen. Wie sieht das aus mit der Absicht? Manche sagen, man muss die Niyya aussprechen, wie das heute eine bekannte Erneuerung unter den Muslimen ist, dass man das aussprechen muss. Aber wir sagen, weil alle Gelehrten das sagen, die Niyya ist im Herzen und da ist Ijma. Ijma drauf, das heißt Konsens. Alle Gelehrten sind sich dieser Sache einig. Egal, ob von der Hanafiya-Schule oder der Hanbaliya. Und da gibt es auch bekannte Hadith in den Sahihain. Zum Beispiel, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, innama al-a'malu binniyat, dieser bekannte Hadith, die Absichten sind wahrlich entsprechend den Taten. Das bedeutet, wir sagen, das, was du machst, ist in deinem Herzen. Das heißt, nein, was ich meine ist, es kann auch zum Beispiel sein, wir sagen, warum ist die Niyya im Herzen? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, die Taten sind entsprechend den Absichten. Und es kann ja sein, dass zum Beispiel, es ist egal, was du sagst, es zählt, was im Herzen ist. Das wird gezählt. Weil es kann auch sein, ein Munafiq, ja, er sagt, ich bin Muslim und so weiter, aber in seinem Herz, das zählt bei Allah subhanahu wa ta'ala, was in seinem Herzen ist. Und so ist es auch bei Wudu. Und wie läuft das ab? Im Praktischen jetzt, wie macht man das mit der Absicht? Ganz einfach, wenn Gebetszeit kommt, oder wenn du aus irgendeinem Grund Wudu machen möchtest, wegen Koran lesen oder sowas, und du stehst auf, das ist schon die Absicht. Weil die Absicht ist im Herzen. Warum bist du aufgestanden? um Wudu zu machen. Warum bist du zur Toilette gegangen? Damit du Wudu machst? Weil du beten willst. Da ist schon die Absicht, hat sich schon im Herzen bestätigt. Aber du darfst nicht, während du betest, während du Wudu machst, zum Beispiel im Herzen sagen, ich breche jetzt ab. Mit Ernsthaftigkeit. Genauso wie beim Fasten. Wenn man fastet und mit Ernsthaftigkeit sagt, ich gehe zum Kühlschrank und trinke was, und man geht und dann sagt man, ah nein, was habe ich getan? Trotzdem, dein Fasten ist abgebrochen. Und ungültig. Die fünfte Sache ist, das wegzumachen, was den Wudu erforderte. Wie zum Beispiel Urin, Stuhl oder diese Sachen. Dass man das wegmacht, was den Wudu erforderte. Weil zum Beispiel, wenn man uriniert hat, das erfordert den Wudu. Und das bedeutet, man muss das wegmachen. Also Istinja muss man machen oder Istijmar muss man machen. Ja? Diese Sachen, was wir schon besprochen haben. Und Istinja und Istijmar sind eine Bedingung nur für denjenigen, der den Wudu so verloren hat. Das heißt, durch Urinieren oder Stuhlgang oder sonstiges. Dann muss man sich dementsprechend reinigen als Muslim. Die siebte Sache ist Tuhuriyatul Ma. Das bedeutet, reines Wasser ist Bedingung für Wudu. Und darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Reines Wasser ist Bedingung für Wudu. Die achte Sache ist auch, das Wasser muss auf Halal-Weise erworben sein. Das heißt, wenn einer zum Beispiel eine Flasche Gerolsteiner oder, keine Ahnung, Volvic aus dem Supermarkt klaut und dann damit Wudu machen will, so ist das nicht erlaubt. Und nicht nur das Stehlen ist nicht erlaubt, auch der Wudu ist ungültig. Ja? Die neunte Sache ist, man muss alles aus dem Weg räumen, was dem Wudu im Weg steht. Zum Beispiel Najis auf der Kleidung oder Najis auf der Haut oder Essen auf der Haut oder Nagellack, Farbe, egal was das Wasser davon abhalten würde, deine Haut zu berühren, das muss weg. Speziell Nagellack bei dieser Sache sollte man die Frauen, die man kennt oder seine eigene Frau oder Mütter und so weiter, Tanten, sollte man darauf hinweisen, wenn sie Wudu nehmen wollen, muss der Nagellack weg sein. Weil Nagellack deckt. Da kommt kein Wasser durch. Das ist anders als bei Henna. Bei Henna und Tätowierung, wir sagen nicht, dass Tätowierung erlaubt ist, aber jemand, der Tätowierung vielleicht in der Jahiliya gemacht hat, das ist unter der Haut. Und das Wasser erreicht die Haut. Aber zum Beispiel Farbe, wenn du als Maler arbeitest und Farbe kommt auf deine Haut, so muss die Farbe weg. Das ist auch das gleiche Prinzip. Wenn das Gel oder die Henna oder irgendwas oder der Wachs das Wasser davon abhält, wenn es so viel ist, dass es das Wasser abhält, dass es auf die Kopfhaut kommt, so muss es weg. Alles, was das Wasser abhalten würde, die Haut zu berühren, muss weg. Und hier, manche Leute haben ja so Zahnstein, also die Mädchen, sag ich mal, aufhält. Zahnstein? Zahnstein, die machen so Glitzerteile auf die Zähne. Ah, am Zahn? Ja, am Zahn. So. Allah, weiß ich nicht. Dann gibt es noch eine Bedingung für Leute, die inkontinent sind, das heißt, bei denen Flüssigkeit unkontrolliert kommt, ja, oder zum Beispiel die stark Blähungen haben oder so, gibt es auch, dass sie nur Wudu machen müssen, wenn die Zeit für Salah gekommen ist. Die müssen nur Wudu machen, wenn Zeit für Salah gekommen ist, weil für die erschwert ist das. Kommen wir zu den Furud, zu den Pflichten. Diese sind 6. Die Gelehrten sind sich uneinig, ob die Besmala eine Pflicht oder eine Sunna ist. Aber alle sind sich einig, dass es vorgeschrieben ist. Alle sind sich einig, dass es vorgeschrieben ist. Wenn man es also weglässt, hat man nur Nachteile. Und es gibt sogar einen Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, der sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, da ist kein Wudu für den, der Allahs Namen nicht erwähnt. Das steht bei Ibn Majah, At-Tirmizi, Abu Dawud und vielen anderen. Das ist auch die Meinung von Imam Ahmed, dass es Pflicht ist, in Wudu, Tayammum und Ghusl zu machen. Aber nicht mit der Zunge. Also jetzt wegen Bismillah. Ja. Nicht mit der Zunge, sagt er. Mit der Zunge, das habe ich von Imam Ahmed gelesen. Ich habe das nicht gelesen. Er sagt nicht mit der Zunge. Und Schach von der Schrift Uthaymi, Rahimullah, sagt auch noch, dass Imam Ahmed sagt, nicht mit der Zunge, sondern mit dem Herz. Allah. Was ich vergessen darf, ist, ganz am Anfang, bevor er dieses Fiqh angefangen hat, dass das, was er vorträgt, dass er das vorträgt, was wo er meint, dass das die richtige Ansicht ist. Es gibt im Fiqh so viele Meinungen. Ja. Aber wir können das inshallah überprüfen. Inshallah. Aber wie gesagt, zu einem Ergebnis kommt man letztendlich. Ja, weil ihr sagt, ich habe das vorgestern zu Pala, habe ich das mal gelesen. Ja, ich habe es heute gelesen. So, Und das sagt auch Hassan al-Basri, Ibn Ishaq und Ibn Qudama in al-Mughni. Die zweite Sache ist, das Gesicht zu waschen. Dazu gehört, den Mund und Nase auch zu waschen. Weil manche sagen, Mund und Nase ist separat, zählt zu den Sunan. Aber die richtige Meinung ist, dass es zu dem Gesicht dazu gehört. Die dritte Sache ist, die Hände von den Fingerspitzen, ja, von den Fingerspitzen bis einschließlich den Ellenbogen zu waschen. Aber wir werden darauf noch gleich intensiver ein bisschen eingehen. Die vierte Sache ist, den Kopf zu streichen, einschließlich die Ohren, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Ohren sind ein Teil von dem Kopf. Das steht bei Ibn Majah. Und es gibt ein Ikhtilaf, ob man jetzt einen Teil des Kopfes benetzen muss oder komplett. Aber die richtige Meinung ist komplett und Allah weiß es am besten. Ohren macht man so, also die Ohren zu waschen, indem man seine Finger, seine Zeigefinger in die Ohren reinsteckt. Die Handfläche zeigt natürlich zum Gesicht. Und die Daumen sind unter dem Ohr und man reibt es dann hoch und wieder runter. Die fünfte Sache ist, die Füße zu waschen bis einschließlich der Knöchel. Und man sollte auch darauf achten, die Fersen, insbesondere die Fersen zu waschen, denn dort ist man nachlässig und dort sammelt sich auch viel Dreck an. Wenn ihr das seht, zum Beispiel, wenn einer arbeitet oder so in der Erde, dort sammelt sich oft viel Dreck an. Und man muss es machen, man muss das richtig waschen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, وَيْلُ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ, wehe den Fersen, die im Höllenfeuer sind. Da, weil er die Sahaba gesehen hat, dass sie damit nicht richtig aufgepasst haben. Und das auch eine Antwort sofort auf diejenigen, es reicht, die Füße nur zu streichen. Weil es gibt manche, die sagen, es reicht, die Füße nur zu bestreichen. Nein, man muss sie komplett waschen und die Zehen, dazwischen muss das Wasser auch gelangen. Die sechste Sache ist, man muss die Reihenfolge einhalten. Also nicht erst mit Füßen anfangen, dann mit Gesicht, dann mit Ellenbogen, sondern man fängt an mit Gesicht, Hände, Kopf, Füße, wenn man nur die Pflichten macht. Gesicht, Hände, Kopf, Füße. Die siebte Sache ist Al-Muwalat. Das bedeutet, man wäscht, ohne sich zwischendurch zu trocknen, oder man wäscht, also das heißt durchgehend, ein Teil nach dem anderen, auch ohne so lange zu warten, dass ein Teil trocknet. Zum Beispiel, ich wasche mir den rechten Arm, und dann warte ich oder rede mit jemandem und dann trocknet das. So muss ich den Wudu nochmal von neu machen. Also die Gelehrten sagen, die Zeitspanne ist, wenn es getrocknet ist, dann musst du den Wudu nochmal machen. Kommen wir zu den Sunan des Wudu. Und das sind halt die Sunna-Bestandteile des Wudu. Das erste ist, dass man den Siwak benutzt. Das heißt, diese Zahnbürste, ja, diesen Miswak benutzt. Und der korrekte Platz ist, dass man es macht, während man den Mund reinigt. Es gibt Ikhtilaf hier. Ja? Aber aus den Hanafi-Büchern und Sheikh Uthamin rahimullah sagte das auch, dass man den Siwak benutzen soll, während man seinen Mund ausspült. Und er sagt, das ist dafür, um den Mund sauber zu machen, also der Siwak. Das ist dafür, um den Mund sauber zu machen. Aber wenn man will, hat er auch gesagt, wenn man will, kann man auch nach dem Wudu das machen oder auch davor. Aber am besten ist es, während man den Mund sauber macht, hat er gesagt. Weil das Wasser ist dann da, dann reinigst du und das ist das Beste. Du spülst aus. Kann man mit Zahnpflege machen? Allah alim achi, die Sunna ist Siwak. Und im Siwak hast du sowieso Fluor, wenn es dir um Fluor geht, ist da drin. Die zweite Sache ist, die Hände dreimal zu waschen, bevor man das Gesicht wäscht. Dreimal die Hände zu waschen, bevor man das Gesicht wäscht. Das ist sowas wie eine Vorsichtsmaßnahme, denn die Hände sind das Instrument, die das Wasser tragen. Und dann, wenn man will, dass das Wasser sauber ist, reinigt man erst die Hände dreimal. Viertens, durch den dichten Bart mit den Fingern gehen. Das heißt, wenn jemand so einen dichten Bart wie Omar hat, dann macht man so und geht da durch. Ja? Wenn man einen undichten Bart, wie Resul zum Beispiel hat, dann muss komplett alles benetzt werden. Ja? Das reicht nicht, dass man dann nur, zum Beispiel bei uns ist es ja so, das reicht und dann nachher, das ist Sunna, das ist nicht mehr Pflicht. Aber bei ihm ist Pflicht, dass die Haut benetzt wird mit dem Wasser. Das ganze Gesicht, wir kommen gleich, was Gesicht ist. Dass man durch die Finger und durch die Zehen geht, ist auch Sunna. Also durch die Finger und durch die Zehen. Ja? Et-Tayammun, nicht Et-Tayammum, Et-Tayammun, bedeutet mit rechts anfangen, ist auch Sunna. Weil da, wo man mit rechts anfängt, nicht beim Gesicht, dass man sagt, wie hält man hier, sondern wo vom normalen Verstand, rechter Arm und die Füße, ja, da. Und bei Arme, Gesicht und Füße bis zu dreimal erhöhen, ist Sunna. Und dreimal ist das Beste und mehr als drei ist verboten. Und wer all diese Dinge macht, dessen Wudu ist komplett wie von den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber wir werden gleich noch ein paar andere Dinge erwähnen, die zum Beispiel auch Dua und solche Sachen, das ist dann ganz komplett wie vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Kommen wir zu den Nawaqid und danach werden wir nochmal den Wudu in einem Durchgang. Also wir haben jetzt nämlich jetzt Shurut erwähnt, dann Pflichten erwähnt, dann Sunna. Alles vielleicht ein bisschen durcheinander, sondern wir werden das danach am Ende, wie man das, wenn man wirklich praktisch das machen will, wie das dann aussehen soll. Aber erst kommen wir zu den Nawaqid, das bedeutet die Auslöscher des Wudu. Wann ist dein Wudu gebrochen? Hier gibt es auch natürlich Ikhtilaf, aber wir werden das erwähnen, oder ich werde das erwähnen, wo ich denke, das ist am stärksten oder am nächsten zur Wahrheit, so wie ich es von den vertrauenswürdigen Gelehrten nehme, denen ich vertraue. Und auch vom Fatwa-Komitee ist das meiste hier drin. Wenn etwas von einem der beiden Wege rauskommt, so ist sein Wudu gebrochen. Das bedeutet Urin, Stuhl, irgendwelche Flüssigkeiten, Eiter oder sowas. Von einem der beiden Wege, wenn das rauskommt, ist Wudu gebrochen. Außer beim Mann, wenn er Wind lässt, ist sein Wudu gebrochen, das ist klar. Bei der Frau auch. Aber wenn das vorne passieren sollte bei der Frau, so ist ihr Wudu gültig. Weil das kommt von da, wo die Gebärmutter ist und die ist Tahir, die ist sauber, rein. Von hinten ist, da kommt das da, wo Najis ist. Deswegen ist das ungültig dann. Okay? Die zweite Sache, wenn man seinen Verstand verliert, egal ob durch festen Schlaf, Trunkenheit oder Rage, also extreme Wut, Zorn oder Geisteskrankheit, Wahnsinnigkeit, all diese Sachen machen den Wudu kaputt. Tiefer Zorn, wenn man aber übertreibt im Zorn, wenn man sich nicht mehr weiß, was man gemacht hat. Das heißt unzurechnungsfähig. Ja? Dann wenn du nicht mehr weißt, was du gemacht hast, dann ist dein Wudu weg. Und tiefer Schlaf, habe ich ja gesagt, durch festen Schlaf. Was aber jetzt den Sekundenschlaf angeht, den Sekundenschlaf, so macht dies, wo man nicht komplett seine Sinne verliert, so macht das den Wudu nicht ungültig. Denn es gibt einen Beweis, bei Abu Dawud, wo berichtet wird, die Gefährten von Allahs Gesandten sallallahu alaihi wasallam haben auf das Isha-Gebet gewartet, bis zu dem Punkt, dass ihre Köpfe so hin und her herumgesprungen sind, also vor Müdigkeit so hoch und runter. Ne? Und dann haben sie gebetet, ohne den Wudu neu zu vollziehen. Das ist ein Beweis, dass Sekundenschlaf nicht den Wudu kaputt macht. Die dritte Sache ist, das Geschlechtsteil direkt anfassen, ohne eine Barriere, das heißt Haut zu Haut. Ohne Handtuch dazwischen, Hose oder irgendwas, Haut zu Haut. Dann ist der Wudu kaputt. Und es ist egal, ob man das von sich anfasst oder von irgendeinem anderen oder von einem Lebendigen oder von einem Toten, so ist der Wudu kaputt. Okay? Die vierte Sache ist Kamelfleisch essen, aber nicht Kamelmilch trinken. Also Kamelmilch trinken ist okay, Kamelfleisch essen ist auch okay. Aber Kamelfleisch essen erfordert Wudu. Die fünfte Sache, hier gibt es auch ein Ikhtilaf, drei Meinungen gibt es hierzu, eine Frau anfassen. Jetzt aber, hierzu gibt es drei Meinungen. Einmal, egal aus welchem Grund man sie anfasst, Wudu ist weg. Das ist die bekannte Meinung von Imam Shafi, Rahimullah. Die zweite Sache ist, dass man eine Frau mit Gelüsten anfasst. Oder anfasst? Anfasst. Anfasst, so ist der Wudu weg. Und die dritte Meinung ist, egal ob man eine Frau mit Gelüsten oder nicht mit Gelüsten anfasst, der Wudu ist erst weg, wenn sich ein Beweis bestätigt, das heißt, wenn irgendwas sich zeigt beim Mann oder bei der Frau, das heißt Lusttropfen oder solche Sachen. Und das ist die korrekte Meinung und Allah weiß es am besten. Nein, angucken ist kein Problem. Also nicht, soll man nicht machen? Nein, ich meine jetzt so, wenn man das so anguckt und dann halt... Auch Gelüste, mit Gelüste. Das gleiche Prinzip. Erst wenn sich ein Beweis bestätigt, das heißt, wenn bei dir Lusttropfen oder so, dann musst du Wudu machen. Vorher nicht. Vorher nicht. Und das auch die Fatwa von Bin Bas, rahimahullah. Hat er auch gedacht. Weil viele Gelehrte haben das gesagt, dazu werden wir auch gleich kommen. das erfordert, wo du das erfordert, wo du wo es Ikhtilaf gibt. Aber da gibt es am Ende gleich eine, jetzt gleich eine schöne Meinung von Ibn Uthaymeen und auch von anderen Gelehrten, wo er das erklärt. Komme ich jetzt in, nach zwei Punkten inshallah dazu. Die sechste Sache ist, wenn man Murtad wird, das heißt, wenn man abtrünnig vom Islam wird. Man wird abtrünniger, so erfordert das Wudu. Möge Allah uns davor beschützen. Ibn Qudama schrieb diese Meinung dem Madhab von Imam Ahmed zu, in Al-Mughni. Die anderen drei Madhab sagen, das erfordert kein Wudu. Die anderen drei Madhab sagen, wenn man Murtad wird und Wudu hatte und wieder in den Islam eintritt, so erfordert das kein Wudu. Die siebte Sache ist, manche der Ulama sagen, wenn du den Körper eines Toten wäschst, aufgrund eines Hadiths sagen sie das, sollst du Ghusl machen. Also, du machst Ghusl an ihm, dann musst du auch Ghusl machen. Und da ist ja praktisch jetzt, es geht darum zwar nicht jetzt, was den Wudu erfordert, aber was Wudu kaputt macht. Und alles, was Ghusl erfordert, ist auch dann Wudu kaputt. Wenn du Toten wäschst, oder was? Wenn du einen Toten wäschst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, ist kein Ikhtilaf, ne? Nein, nein. Gibt es Ikhtilaf, aber es gibt einen Hadith und der bestärkt das halt. Mhm. Die achte Sache ist, also das erwähne ich nur, aber das ist, zählt nicht dazu. Dazu, jetzt komme ich auch zu der Meinung von Ibn Uthaymeen. Manche sagen, wenn man erbricht, manche Gelehrten haben gesagt, wenn man erbricht, erfordert es Wudu. Manche Gelehrten haben gesagt, wenn es wenig ist, ist es kein Problem, wenn es viel ist, erfordert es Wudu. Und Abu Hanifa und Ahmed sagten, Erbrochenes macht Wudu nicht kaputt. Aber Ahmed sagte, wenn es viel ist, dann ja. Aber die korrekte Meinung, und Allah weiß es am besten, ist, dass auch was andere Gelehrte gesagt haben, und darunter auch Sheikh Ibn Uthaymeen, der halt das jetzt erwähnt hat, zusammengefasst, sagte er, egal ob wenig oder viel, jetzt von Erbrochenem, so bricht es den Wudu nicht. Denn das Prinzip ist, und das ist jetzt das, was man sich merken sollte, das Prinzip ist, der sagt, Wudu ist gebrochen, muss einen Beweis bringen, dass er gebrochen ist. Von Koran und Sunna. Wir folgen Allah und seinem Gesandten und nicht unseren Meinungen und Gelüsten. Und er sagte auch, egal ob Blut, Speichel, Eiter erbrochen ist, alles außer Urin und Stuhl, der Wudu ist gültig. Das heißt, Blut, viel, egal was, so muss er einen Beweis von Koran und Sunna bringen, dass Blut Wudu kaputt macht. Oder das, irgendwas anderes, Wudu kaputt macht. Und wir wissen von Koran und Sunna, Lusttropfen macht Wudu kaputt. Aber wir wissen nicht von Koran und Sunna, dass das Angucken mit Gelüsten von einer Frau Wudu kaputt macht. So bleibt der Wudu gültig, bis sich ein Beweis bestätigt, wo in der Scharia auch das festgelegt ist, das macht Wudu kaputt. Aber wir sagen natürlich nicht, man soll, Allah SWT sagt, wenn die Frauen, so sollt ihr eure Blicke senken. Kommen wir jetzt zu dem Durchgang, wie man das machen sollte, in der Praxis jetzt. Die erste Sache ist, man muss, bevor man halt, und das, die Absicht zeigt sich ja schon, indem du aufstehst, du musst die Absicht haben, Wudu zu machen. Dann sagst du, Bismillah, und dann wäschst du deine Hände dreimal. Dann sollte man, während man seinen Mund ausspült, Siwak benutzen. Ja? Dazu kommen wir inshallah. Dann sollte man seinen Mund ausspülen und dabei den Siwak benutzen. Dann sollte man Madmada und Istinshaq und Istinthar machen. Madmada ist Wasser durch den Mund zu spülen. Ja, dieses hin und her. Istinshaq ist Wasser durch die Nase hochziehen und Istinthar ist das rauszustoßen wieder oder rauszupusten mit der Nase. Es gibt verschiedene Meinungen, ob man das zusammen machen muss oder nicht. Aber Abdullah ibn Zaid al-Ansari sagte, als zu ihm gesagt wurde, mach für uns den Wudu des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, so hat er nach einem Eimer Wasser verlangt, bis er sagte, und so wusch er seinen Mund und seine Nase mit einer Hand voll Wasser. Ja, mit einer Hand voll Wasser, Mund, Nase. Und das machte er dreimal, hat er über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gesagt, und das steht in Bukhari und Muslim. Deswegen, und Allah weiß es am besten, ist es das Beste, zusammen das zu machen. Aber wenn man es auch auseinander macht, ist inshallah kein Problem. Aber das Beste ist, was wir von Bukhari und Muslim, und die Authentizität davon ist natürlich nicht in Frage zu stellen, dass das Beste ist, Mund und Nase gleichzeitig. Also du machst in deinen Mund, du nimmst eine Handvoll Wasser, machst einen Teil davon in den Mund rein, den anderen Teil ziehst du in die Nase hoch, hältst das so, während du spülst, spuckst das Wasser aus dem Mund raus und dann aus der Nase. Dann kein Problem. Du machst einzeln. Dann einzeln, kein Problem. Und dann machst du zum Beispiel Siwak benutzen und dann nochmal. Kannst du dann wieder machen, ja? Die sechste Sache ist, dass man es mit der rechten Hand reinmacht und mit der linken Hand raus. Das ist auch so, ne? Dann, dass man sein Gesicht dreimal wäscht. Vom Haaransatz bis zum Kinn und die Wangen und von einem Ohr bis zum anderen. Auch was zwischen Ohr und Bart ist, das heißt das hier. Ja, hier ist so eine freie Stelle. Das muss auch gewaschen werden. Von da bis da, da bis da. Und die halt die, also das alles muss bei dir nass sein. Nein, da unten nicht. Von hier, was das Gesicht ist. Weil das Gesicht ist, was man frontal sieht. Danach, dass man durch seinen Bart, wenn man einen dichten Bart hat, durch seinen Bart mit einer Handvoll Wasser geht. Denn in dem Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam sagt er, wo er Wudu machte, er nahm eine Handvoll Wasser und ist damit unter sein Kinn gegangen, ist dann rein in sein Bad gegangen und hat dort gerieben und sagte, das ist, was mir mein Rabb subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Ja? Die neunte Sache ist die Hände und Ellenbogen. Und damit ist gemeint, von den Fingerspitzen bis jetzt der Ikhtilaf, bis zum Ellenbogen oder einschließlich des Ellenbogen. Ja, manche Gelehrte sagen, bis zum Ellenbogen reicht. Und manche sagen, einschließlich. Also bis hier auf den unteren Teil des Oberarms. Also über den Ellenbogen ein bisschen hinaus. Die sagen, bis zum Ellenbogen, weil es geht um das Wort Ila, bis. Ja, ist jetzt hier einschließlich gemeint oder nur bis, im arabischen Ila. Die Meinung von den Anhängern von Imam Malik sagen, bis zum Ellenbogen. Der Beweis ist die Eier, dass sie die Eier nehmen als Beweis. Thumma amitus ami summa atimus siyama ila al-layl. Danach vollendet das Fasten bis zur Nacht, weil hier kommt ja auch in der Eier ila al-layl, ila al-layl. Ja? Ila heißt hier bis zur Nacht, weil wir wissen, man fastet ja nicht auch noch die Nacht durch. Aber die meisten Gelehrten sind der Meinung, einschließlich des Ellenbogen. Und sie haben auch einen Beweis vom Koran. Und zwar, وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ. Und wird euch Kraft zu eurer Kraft hinzugegeben. Ja, hier ist das Ila, wird addiert. Also, einschließlich. Und Abu Huraira radiallahu anhu hat Wudu gemacht. Und dabei seine Arme gewaschen, bis er den Oberarm erreichte. Und am Ende des Hadiths sagte er, so habe ich Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wudu machen gesehen. Das steht in Muslim. Und auch andere Hadith, die das vom Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst beweisen, wie von Jabir radiallahu anhu berichtet, wo er sagte, dass wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam Wudu machte, so hat er das Wasser über die Ellenbogen überschritten. Hat er selber gesagt, so hat er das Wasser über die Ellenbogen überschritten. Das steht in Ad-Darqutni, Al-Bayhaqi und andere. Und Al-Bani sagt, das ist Sahih. Deswegen sagen wir, Allah weiß am besten, aber besser ist es, um diese Meinungsverschiedenheit aus dem Weg zu gehen, einfach ein bisschen über den Ellenbogen und so ist man auf der sicheren Seite. Die zehnte Sache, über den Kopf mit neuem Wasser zu streichen. Ja, über den Kopf mit neuem Wasser zu streichen und über die Ohren von vorne nach hinten und wieder zurück. Also so. Und so ist es auch vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bukhari und Muslim und At-Tirmizi und anderen überliefert. Den Kopf, jetzt gibt es da eine Meinungsverschiedenheit. Manche sagen, es reicht ein Drittel des Kopfes. Manche sagen sogar nur eine Stirnlocke reicht. Ja? Hier vorne reicht sogar nur eine Stirnlocke. Aber die korrekte Meinung ist, wie wir das auch aus dem Hadithen sehen, aus den Ahadith, dass der Prophet seine beiden Hände an den Haaransatz hingetan hat, nach hinten bis zu seinem Nacken ging und dann nach vorne. Ja? Und das ist denn denn von den anderen jetzt der Wudu gültig? Nach ihrer Meinung ja, und ist auch dann gültig. Ja. Mhm. Was die Ohren angeht, so geht man mit den Zeigefingern rein, den Daumen hinter die Ohren, und dann geht man hoch und runter. Wenn man einen Turban trägt, dann kann man darüber Mess machen, darüber streichen. Ich glaube, an den Kopf ist das Gleiche. Und man muss auch vorher auf Wudu sein, wenn man das drauf gemacht hat. sondern wo du hast. Allah alim achim. Das weiß ich nicht. Und über den Teil, der rausguckt, wie die Stirnlocke, geht man auch drüber. So wie es auch in dem Hadith von Ibn Shu'ba kommt. Was Kappen und Mützen angeht, so ist es nicht erlaubt, darüber Mist zu machen. Weil das keine Schwierigkeit hat, das einfach auszuziehen. Was das Kopftuch der Frau angeht, so ist es auch kein Problem, darüber Mist zu machen. Der Wudu ist von Mann und Frau gleich. Zum Beispiel, wenn eine Frau lange Haare hat, wir müssen ja Mess über unseren Kopf machen. Wir machen aber nicht über unseren ganzen Haare Mess. Das heißt, die Frau macht auch bis da, wo hier halt die Haarwurzeln sind, macht sie Mess. Und nicht die ganzen Haare muss sie Dings machen, bestreichen. Sondern nur von vorne nach hinten, das war's. Dann wäscht man den rechten Fuß und danach den linken Fuß. Mit einschließlich der Knöchel. So wie in dem Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert. Er machte es vor und bis zu dem, er machte halt den Wudu vor. Er machte den Wudu vor und er ist dann, als er seine Füße gewaschen hat, bis zu dem Schienbein gekommen. Ja, ist bis zu dem Schienbein gekommen und am Ende des Hadith sagte er, so sah ich es Rasulullah sallallahu alaihi wasallam machen. Auch ist es Sunnah, mit dem kleinen Finger zwischen die Zehen zu gehen und da halt zu reiben, weil das Wasser dann da auch erreichen muss. Und man muss waschen. Es reicht nicht, darüber zu streichen. Meinst du das? Nein, überhaupt die Füße zu waschen. Ist das gelesen worden? Allah alle mach, ich weiß. Also habe ich nicht so auch jetzt gelesen. Muss man unbedingt mit kleinen Finger machen? Das ist die Sunnah. Die zwölfte Sache ist, dass man Ad-Dalk macht. Das heißt, über die Körperteile reibt. Ja? Man reibt über die Körperteile. Es würde auch reichen, das Wasser, das überall benetzt ist, aber wenn man reibt, das ist besser. Das ist von der Sunna. El-Mawalat haben wir schon erwähnt, dass man keine Zeitspanne dazwischen lässt, sondern einen Teil nach dem anderen wäscht. Danach, dass man mit den rechten Körperteilen anfängt, wo halt rechte Körperteile da sind. Arme, Füße, ja, das war's. Dass man mit einem Mud Wasser, das sind circa 750 Milliliter, Wudu macht. Und mit einem Sa'a, das sind ungefähr 3 Liter, Ghusl macht. Und das, meine lieben Geschwister, heutzutage ist eine ganz, ganz, ganz große Katastrophe. Bei allen Muslimen, egal ob Salaf oder egal wer, das ist eine Katastrophe, wenn wir sehen, wie sie Wudu machen. Die gehen rein, Bismillah, und das fließt und fließt und fließt. Und dann, wenn zum Beispiel irgendein Umwelttechniker oder Energiefreak, wenn du ihm sagst, komm im Islam und wir müssen 5 Mal am Tag Gebet machen und du zeigst ihm, wie viel Wasser du am Tag verbrauchst, dass du bei einmal 5-6 Liter verbrauchst, weil ihr könnt das ausrechnen, das ganz leicht auszurechnen, du machst einfach das, was du normalerweise machst, mach mal so das Wasser an und stopp die Zeit, wie lange du brauchst, 1 Liter voll zu machen. Und dann kannst du das ja hochrechnen auf eine Minute oder wie lange du brauchst. Und dann wirst du sehen, du wirst erschrocken sein, dass du vielleicht am Tag 20, 30 Liter für Wudu brauchst. Und das ist eine Katastrophe. Aber wenn man sagt, guck mal, wir brauchen am Tag ungefähr 3 Liter, 3,5 Liter für Wudu, das ist kein Problem. Und man sollte auf jeden Fall nicht dabei verschwenderisch sein. Das kann sogar zu Haram führen, wenn das richtig übertrieben ist. Dass man Hände, Arme, Gesicht und Füße 3-mal wäscht. Das ist auch Sunnah. Hände, Arme, Gesicht und Füße 3-mal. Kopf und Ohren mehr als 1-mal ist verboten. Ja? Dass man nach dem Wudu Dua macht. Und hier sind 3 Dua überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Belohnung ist groß und wir wollen das natürlich inshallah erwähnen. Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, keiner von euch macht Wudu und vervollständigt sein Wudu und sagt, Ashhadu an la ilaha illa, Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ich bezeuge, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Er hat keinen Teilhaber und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist, außer, also wenn er Wudu macht, das sagt, ja, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, außer dass alle 8 Tore des Paradieses für ihn geöffnet werden und er tritt und er eintritt, durch welche auch immer er wünscht. Muss man dabei zum Himmel gucken? Da habe ich nichts zu gefunden. Und ich habe das von Albani gelesen, Sifat al-Wudu von Prophet sallallahu alaihi wasallam, von Fatwa Committee, keiner hat sowas erwähnt. Qibla? Auch nicht. Auch nicht Fingerheben, ne? Gar nichts, habe ich gesehen. Da steht bei Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai und Ibn Majah. Und At-Tirmizi überliefert auch die andere Dua, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahirin. O Allah, lass mich zu den Reumütigen und den sich Reinhaltenden gehören. Und es ist über und es ist überliefert auch noch von Sayyid al-Khudri radiallahu anhu, der sagte: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer auch immer den Wudu macht und nach der Beendigung des Wudu folgendes sagt: Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. O Allah, du bist Subhan, frei von Mängeln und Fehlern. Und dein ist Alhamd, das heißt, dir gehört das Lob. Und ich bezeuge, dass es nichts gibt, das mit Recht angebetet werden darf, also keinen wahren Ilah gibt außer dir. Und ich bitte dich um Vergebung und wende mich dir in Reue zu. So wird es auf Pergament geschrieben, dass er das gesagt hat, so wird es auf Pergament geschrieben. Dann wird es versiegelt und bis zum Tag des Gerichts nicht geöffnet. Das heißt, diese Sache wartet auf dich. Wir sind alles Sache? Alles Sache. Die 18. Sache ist, danach sich zu trocknen. Und hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Und manche sagen, es ist Mekruh. Manche sagen, sich zu trocknen ist Mekruh. Aber es wird von Uthman ibn Affan, Al-Hassan ibn Ali, Anas ibn Malik, Al-Hassan al-Basri, Ibn Sirin, Al-Qama, Al-Aswad, Masruq, Al-Dahaq, Abdullah ibn al-Harith, Abu Ya'la, Abu al-Ahwas, Al-Sha'bi, Al-Thawri, Ishaq ibn Omar und von Abu Hanifa, Malik und Ahmed und Shafi in einem seiner Meinungen wird gesagt, dass es erlaubt ist für beides, nach Wudu und nach Ghusl, sich die Körperteile zu trocknen. Und ihr Beweis ist, was von Aisha radiallahu anha berichtet wird, dass sie sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatte ein Tuch, mit dem er mit dem es für ihn üblich war, sich nach dem Wudu zu trocknen. Und das steht in At-Tirmidhi. At-Tirmidhi selber hat diesen Hadith als Daif eingestuft, aber Al-Aini berichtete in An-Nasa'i und in Al-Kuna das mit einem Sahih Isnad, also mit einer Sahih-Kette. Und Albani sagt, es gibt auch andere Berichte, die diesen unterstützen und stärken. Und er selber sagt, Sahih. Die, die Mekruh sagen, nehmen die Aussage von Maimuna, radiallahu anha, die von dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, den Ghusl nach der Janaba beschrieben hat und sagte, dann brachte ich ihm, sallallahu alaihi wasallam, einen Stoff und er lehnte es ab. Albani sagt abschließend, dass man seine Körperteile trocknet, ist von den wünschenswerten Taten, wie es in dem Hadith von Aisha radiallahu anha gezeigt ist. Und dass man sagt, Makruh, wegen der Aussage von Maimuna, ist nicht zu akzeptieren. Denn ihre Aussage, er lehnte es ab, erreicht nicht das Maß, dass es Makruh ist. Und Allah weiß es am besten. Ja, das sind die Sachen, die wir halt heute besprochen haben. Ich hoffe, ihr werdet das umsetzen. Und wenn es Fragen gibt, die wir beantworten können, dann... Ich habe... Nur. Ich wollte vorhin so beim Aero-Maschinen nachdenken. In einem Aero und dann die oben direkt, oder musst du dann nochmal neue Wasser? Nein, in einem. Dem gleichen Wasser, ne? Dem gleichen Wasser, ja. Dem gleichen Wasser. Also Wasser nass machen, so. Dann direkt. Einmal, ne? Ja, ein aber das ist doch so normal, nein. Schlimm ist es nicht, ne? Allah. Wenn. Achso, okay.